From Berlin, Improv World News. Herzlich willkommen zu Folge 42 der Improv World News. Wieder aus Berlin, wieder mit Makro. Hallo Makro, grüße dich. Hallo Thomas. Genau, und mit mir, wir sind Folge 42, das heißt, wir haben den Sinn des Lebens, des Universums, des ganzen Rests erreicht und können jetzt eigentlich aufhören, oder? Nee, wir suchen ja die Frage noch. Das ist so, ja, stimmt. Ganz klassisch. Also Impro ist die Antwort, die Frage ist nur, was war die Frage? Für uns erledigt das Thema. Ja, wir podcasten wieder, sehr schön. Ich freue mich, dass das geklappt hat, aber ich bin stimmlich noch ein bisschen angeschlagen, es war lang gestern Nacht und laut, aber jetzt haben wir uns gedacht, wir lassen es von so ein bisschen körperlichen Einschränkungen nicht aufhalten, oder? Wie geht's dir da? Ja, also finde ich genauso. Also auf der Party waren ja etliche Leute, die schon ihre Stimme verloren haben durch übergroßen Einsatz auf Bühnen und auch beim Feiern. Da muss man durch. Das, ja. In Berlin, da muss man feiern, bis die Stimme weg ist. So, genau. Jetzt genug hier selbst vergöttert. Kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema, auch ein Berliner Thema, die Impromania. Die Impromania ist ein Festival organisiert und durchgeführt von Theatersport Berlin und findet jetzt eigentlich zum zweiten Mal unter dem Titel Impromania statt. Ja. Und hat vorher irgendwie ein, zweimal unter Theatersport Cup stattgefunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, also mindestens zweimal, würde ich sagen. Ja. Und Impronews ist Medienpartner. Ist nicht der Grund, warum wir das als Thema haben, sondern weil tatsächlich die Impromania jetzt das anstehende große Festival bei uns ist. Und auch ein interessantes Festival, weil so ein bisschen es noch sein Format oder seine Struktur sucht. Genau. Vielleicht vergleichen wir es mal ein bisschen mit dem letzten Jahr, aber erzählen wir erstmal, was dieses Jahr eigentlich so los ist. Es gibt eine große Neuerung, und zwar im letzten Jahr traten verschiedene Gruppen auf und zeigten Formate. Gewonnen hat letztes Jahr Orchid Chocolate Factory mit Jim Libby und Jacob Bennigan aus Wien. Und dieses Jahr ist es alles ein bisschen anders. Theatersport geht ein bisschen wieder zurück Richtung Theatersport Cup und macht so eine Mischung und nennt das Ganze auch Systemwechsel. Das ist das Motto. Und was machen sie? Sie machen so halbe-halbe, ne? Ja, also im Grunde vereinigen sie die Konzepte von den beiden Vorversionen und spielen eine Hälfte Games, Theatersport. Und dann nehmen sie aus der ersten Hälfte eine Inspiration in die zweite Hälfte und dann spielt dort eine Gruppe immer ein Format, ein langes. Und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Ja, also die Frage ist halt, wie passt das zusammen? Das muss man sich anschauen, aber ich glaube auch, dass es gut ist, wenn Theatersport Berlin ein Festival macht, dass da auch Theatersport gespielt werden sollte. Ich denke, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und sie haben verschiedene Gruppen eingeladen, die Stereotypen sind da. Mhm. Dann Paradigmen, das ist ein, ja, wie soll man sagen, Quatsch, Stereotypen sind nicht da, sondern Theatribü. Stereotypen sind auch da. Ja? Nee, ja. Das Format heißt Stereotypen. Ach so, Stereotypes, ja. Stereotypes, genau. Also Theatribü spielt das, und aber da es die Stereotypen auch gibt, dem Fehler bin ich jetzt schon zweimal hintereinander aufgelegen. Also, Theatribü ist da, Lee White und Joe Bill aus Lee White aus Kanada und Joe Bill aus den USA bilden eine Gruppe zusammen und spielen Paradigmen. Schmitz Katzen spielen Damenwahl, Theatersport Die Stimme und Philippe Ortes und Daniel Orientia aus Kolumbien spielen Speechless, also Impro-Theater ohne Sprache. Und das immer sozusagen halbe-halbe. Natürlich auch spannend, ne? Erst eine Halbzeit irgendwie Theatersport zu spielen und danach eine Halbzeit ohne Sprache. Das ist, glaube ich, auch eine Umstellung für die Pause. Mhm. Na, generell sind es halt, da sind halt eine ganze Menge wirklich spannende Sachen bei. Also ich bin ja leider nicht da, aber meine Wahl wäre ganz klar, dass ich mir Joe Bill anschauen würde, zusammen mit Lee White. Joe Bill ist ja einer der Gründer vom Annoyance Theater und Chicago I.O. und Second City. Er ist halt ein Riesenwort in Chicago. Und der ist bisher der Einzige, soweit ich weiß, der in Würzburg zweimal als Trainer eingeladen wurde. Und der hat eben dieses ganz berühmte Zweierformat. In Würzburg hat er das dann mit Bill Janard gespielt und jetzt eben mit Lee White. Und er gibt auch ganz viel Kurse für Zweier-Impro, Duo-Impro. Und ich glaube, das wird ein ziemlicher Knaller. Klingt auf jeden Fall hochspannend. Und die sind am Mittwoch übrigens da. Also wenn man auf die Webseite geht, da sieht man dann auch, wann die einzelnen Langformate damit bei sind. Ja. Das ist nämlich sonst gar nicht so einfach auseinanderzuhalten von den Titeln her. Ja, es gibt so eine Übersicht, die muss man so ein bisschen wahrnehmen sozusagen. Also es gibt einen Übersichtsspielplan und da kann man das so ein bisschen erkennen, dass da links sozusagen die Gruppen stehen, die miteinander oder gegeneinander spielen, wie auch immer, und rechts dann, das wer dann die Langform spielt, genau. Ja, ansonsten Speechless, sie hatten ja jetzt auch gerade in Würzburg ein Festival eigens dafür und die Kolumbianer stehen ja wahnsinnig für dieses physische Impro und alle Leute schwärmen von denen immer, die jemals gesehen haben. Ich habe bisher nur den Orientes gesehen in sprechenden Sachen. Deswegen kann ich es jetzt nicht so genau sagen. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Und auch die Mailänder, also die Italiener, spielen eben auch sozusagen, also die haben Theatersport ist ja in Mailand oder in Italien sehr stark verbreitet. Und spielen auch ein Format, ja, drei Impro-Spieler, drei verschiedene Geschichten. Die Geschichte hat eine Hauptrolle, die ein stereotyper Charakter der Stadt ist. Also so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen an Comete der Art mit so festen stereotypen Figuren. Vielleicht auch nicht ganz uninteressant im Franz-Club hier. Also spannende Sachen, Spitzkatzen spielen Damenwahl. Da habe ich bisher nur Nele gesehen, Nele Kiesling, eine von den dreien. Und die ist auch eine Impro-Spielerin mit beeindruckender Energie. Ja. Also ich glaube auch, die Katzen sind sehr schön zu sehen. Ja. Und Theatersport spielt die erste improvisierte Castingshow Deutschlands. Hüstel, genau. Da sind wir nicht ganz einverstanden. Also wir haben schon Castingshows gesehen, auch gesungen, auch schon teilgenommen an sowas. Ja. Aber gut, Werbung ist Werbung. Genau, da wird ja generell nie die Wahrheit gesagt. Oder was auch immer. Also wie man auf diese absurde Idee kommen kann, das zu schreiben, ist schon, ja, da ist man dann schon irgendwie sprachlos. Ja, aber das ist das andere Format, sprachlos. Mhm, genau. Vielleicht kam es daher. Und gut, aber was soll's. Also natürlich Musikshows und so Castingshows sind natürlich auch immer ein großes Highlight und machen immer sehr viel Spaß anzuschauen. Also ich glaube auch eine Show, die man sich eine Show, die man genießen kann. Also interessant auf jeden Fall diese Mischung zwischen... Es ist auch interessant, wer da singen wird, weil ich weiß ziemlich verlässlich, dass Lee White nicht singt und Joe Bill, glaube ich, auch nicht. Die Theatersportler, also nur so. Theatersport, das ist das Format von Theatersport, sozusagen. Die Theatersportler werden das singen, das Festival-Ensemble tritt erst zusammen auf am 8.11. bei All Together Now, wird das gesamte Festival-Ensemble, was die Woche zusammen sozusagen gespielt und geworkshoppt hat, ja, eine gemeinsame Show spielen, die sie in der Woche auch gemeinsam erarbeiten. Das ist zumindest hier angekündigt. Mhm. Und man soll sich überraschen lassen. Also, lass dich überraschen. Ja. Und das Ganze endet dann am 9.11. Am Schicksalstag der Deutschen mit den Bühnenpiraten. Gesundheit. Und sie kapern dann ein Bühnenbild in der Komödie. Wenn ich das richtig sehe, am Kurfürstendamm. Genau. Also ein buntes Programm, relativ weitläufig, und man muss sehen, ob das sozusagen 25 Jahre Mauerfall, 9. November, ob sich das, ja, Ob das ein Teil trägt. des Systemwechsels ist mit Genau. gleichzeitig dem anderen Format, was Sie da in dem Festival haben, meinst du? Genau, mich interessiert natürlich ein bisschen mehr, wie funktioniert das im Festival. Ich finde es aber sehr spannend, dass Sie das wagen und sozusagen darüber gehen. Und ja, also bleibt interessant und ist auch über die Stadt verteilt. BKA-Theater, Franz Club, Komödie am Kudamm, da sind Sie überall unterwegs und spielen, spielen, spielen. Also wieder ein großes Festival vor allem, aber eben ein Formate-Festival, was für Berlin auch, finde ich, ja spannend ist. Na, also diese Mischung ist, glaube ich, relativ einzigartig, oder? Mit halbe-halbe Theatersport und Formate, also so eine Vereinigung, Wüsste finde ich ich nichts, ja. ja schon auch interessant, weil es eben sowohl das interessant Experimentelle damit unterstützt, wie eventuell eben auch nochmal diese Zuschauermagneten-Theatersport damit reinbringt. Also ich wünsche denen auf jeden Fall, dass das klappt. Wobei im letzten Jahr die Shows ja auch schon relativ voll waren, soweit ich da war. Ja, die Shows waren, glaube ich, recht gut besucht, aber natürlich war es noch so ein bisschen uneinheitlich, wo es geht, ist vor allem diese Publikumsabstimmung über die Formate, welches Format das beste ist und so. Das ist natürlich immer schwierig, vor allem, weil das Publikum meist immer nur eine oder zwei Shows gesehen hat und eben nicht alle fünf und gar nicht so Ja. vergleichen kann. Kann man machen, also Halle macht das ja auch mit dem Impro-Karl, mit einem gewissen Punktesystem. Genau, Halle macht es ein bisschen geschickter, weil die mehrere Fragen haben und versuchen damit spezifischere Bewertungen zu bekommen und nicht nur fand ich gut, mittel oder nicht so. Und das war da halt nur eine Frage mit 5 Punkten, ist so ein bisschen Schwierig. schwierig, ja. Und also ich hatte auch das Lee White Format gesehen und würde das als mittlere Katastrophe bezeichnen, was da war. Und es war sehr weit oben und das haut alles nicht hin. Aber das ist halt auch Impro. Ich finde es gut, dass sie Formate zeigen und Formate auch präsentieren und sich das auch trauen, weil natürlich ist auch die Bandbreite der Improvisation zeigt eigentlich eine ganz schöne Mischung. Also aber wie gesagt, so ein Festival ist ja nicht zu Ende und sie arbeiten dran und sie sind weiter kreativ und das finde ich sehr gut. Also ich finde, das zeichnet die Impromania wirklich aus und ich freue mich dieses Jahr drauf. Und ja, schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Gut, oder? Denke ich, sind wir doch auch erstmal mit der Impromania ganz gut da. Wir werden ein bisschen versuchen nachzuberichten. Wie die Shows so gelaufen sind natürlich und ein bisschen Berichterstattung zu machen. Und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht und wie es gelaufen ist. Also hinterher ist man immer schlauer. Können wir in dem nächsten oder übernächsten Impro World News nochmal drüber reden, wie die Impromania so war. Oder vielleicht kriegen wir doch mal noch einen Gesprächspartner von den Theatersportleuten. Das wäre ja da auch ganz interessant. Extrem. Marco, das wäre extrem. Kriegen wir hin. Gut, dann machen wir erstmal den Deckel zu und reden hinterher drüber, wenn die Messen gesungen sind und verlassen unser Hauptthema und gehen mal in Richtung Gemischtwarenladen. Was gibt denn da Gemischtes für uns hier gerade? Wir haben da auch noch mal was Berlinerisches, und zwar Freiwild wird 8 Jahre heute. Genau, Happy Und Birthday, Freiwild. genau, Happy Birthday, sagen wir da. Deswegen seid ihr unter Gemischtes, weil ihr spielt heute sogar auch noch eine Show, um euch da so ein bisschen zu feiern. Und wir wünschen euch da ganz viele Torten und alle möglichen Dinge, die ihr euch da erschafft auf der Bühne, um eure Wünsche zu erfüllen. Was ich interessant finde, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass ja auch der Freie Fall jetzt Geburtstag hat. Und die haben ja eingeladen zum Geburtstag. Und interessanterweise hat der Freie Fall gesagt, sie machen keine Impro-Show, weil sie wollen an dem Tag feiern und nicht arbeiten. Und deswegen gibt es nur eine Party. Finde ich auch eine interessante Antwort auf, wir haben Geburtstag. Aber ja, ich finde es auch schön, dass die Impro-Gruppen so ein bisschen mal auf ihre Zeit zurückschauen und vielleicht auch mal ein bisschen in ihre Geschichte gucken, weil natürlich auch interessant, so eine Impro-Gruppe nimmt ja auch eine Entwicklung und 8 Jahre, das ist ja schon nicht ohne, ne? Ja, ich war Also. bei 6 Jahre Freiwild. Da haben sie 6 Stunden gespielt, also immer eine Dreiviertelstunde, eine Viertelstunde Pause. und haben 6 Formate aus ihren Jahren so vorgestellt. Das fand ich sehr cool. Ist dann halt schon ein bisschen lang. Also die erste hatte ich weggelassen und dann aber auch 5 Stunden war noch irgendwann so anstrengend. Aber interessant. Also, Happy Birthday Freiwild. Gut. Gehen wir rüber und schauen mal in die Welt. Rüber ist schön gesagt. Gehen wir nach oben und schauen mal aus dem Gemischten in die Welt. Ist wieder ein bisschen was los. Festivals, Festivals, Festivals. Das erste, was du uns hier gefunden und aufgeschrieben hast, ist Big City Improv Festival in Toronto. Genau. 17. bis 25.10. Noch nie gehört. Big City Improv. Naja, es ist halt, Kanada ist ja eh auch einer der großen Spots. Und da auch wiederum Toronto ist einer der großen Spots. Und die haben ein sehr beeindruckendes Line-up. Und da sind halt sowohl Kanadier mit großem Ruf, also so Sufferettes sind da zum Beispiel dabei. Und dann haben wir halt welche von ja, den I.O. in Los Angeles, dann haben wir Second City Leute dabei, Mantown, das sind die Canadian Comedy Award 2013 Gewinner. Okay, Hat man hier oh. noch nie gesehen oder gehört, aber es gibt Ja. offensichtlich in Kanada auch noch mal eine ganze Menge Sachen, die auch rocken. Und mal gucken, ob die mal irgendwann dann auch hier den Weg herfinden. Ja, dann Naomi Sneekus, die ja auch schon hier öfter war, ist dabei und so. Also da ist einiges da. Ja. Also, klingt spannend, aber ich glaube, ich werde es nicht nach Toronto schaffen bis zum 17.10. Ist noch was in der Nähe, ist was näher dran als Toronto. Das Ja, nächste vielleicht. das nächste ist New York. Es Gefühlt macht, näher. ja, also wahrscheinlich knappe Flugstunde weniger. Da gibt es das 6. Musical Improv Festival. Und das 6. ist natürlich jetzt schon beeindruckend, dass sie das einmal im Jahr machen im Magnet Theater. Und da geht es ausschließlich um ja, Improformen, Musical, Oper. Letztes Jahr und jetzt dieses Jahr haben sie auch wieder eine komplett gerappte Version einer Show. Da Und auch das 4 Tage Workshops. lang. Also beeindruckend. Ja, und New York. also über 100 Performer sind da an den Tagen. Und ich glaube, das Magnet Theater hat ja auch mehrere Stages und so. Das wird da halt, das ist da auch richtig Programm. Na, fliegt man vielleicht lieber nach New York. Es ist mit Sicherheit wahnsinnig spannend. Okay. Aber bei dem nächsten Festival, was wir jetzt ankündigen, da bist du dann tatsächlich mal vor Ort. Da haben wir mal eine Live-Berichterstattung, werden wir dann hinterher hoffentlich auch drüber reden. Du bist im Big If. Genau, das ist das von der Barcelona Improv Group. Da kommt das Big her und If dann das Improv Festival. Das zweite nach dem letzten Jahr, das ist dieses Jahr noch bigger und noch iffiger. Und ja, da sind so ein paar von den europäischen Trainer. Größen. Nadine Antler wird da sein und Ryan Miller und Rob Benzeff und Trent Pansy, der das Finnland Improv Festival macht. Und ja, mal gucken. Und dann spielt man da auch, also wenn man da teilnimmt, ist man auch gleichzeitig in der Cast, dass man eben doch so ein paar Shows mitspielt und ja. Und wie gut ist dein Spanisch? Schaffst du das? Mein Spanisch ist quasi bei null. Das Schöne ist aber, dass die Barcelona Improv Group alles Amerikaner sind, die da wohnen und arbeiten in Barcelona und dementsprechend ist das alles auf Englisch. Ah, na, das ist ja noch einfacher, aber da wünsche ich dir viel Spaß. Wir Ja. wollen dann hören. Deswegen bist du nicht in Berlin und guckst hier Genau, nach ja. Rumänien. Hat sich alles überschnitten, wie Ja, es das halt gibt immer so ist. immer mehr Festivals. Wir hatten ja letztens erst irgendwo so eine Diskussion auf Facebook oder so. Zu viele Festivals zur gleichen Zeit, aber es gibt halt auch viele Impro-Spiele, es gibt viel Nachfrage und ich denke auch, es wird sich demnächst mal irgendwie auch das ein oder andere Festival halt auch nicht mehr halten können. Aber wenn Weiß es ich nicht, Qualität vielleicht werden sie auch durchsetzt. spezifischer. Das. Und die Größe ist ja auch so, wenn du halt ein kleines 3-Tage-Festival machst, da brauchst du auch nicht so viele Teilnehmer. Es müssen ja nicht alles so eine Monster-Events sein. Genau, und es kann ja auch sehr regional sein, dass du wirklich nur für deine, sagen wir mal. Bleibt auf jeden Fall spannend. Dann viel Spaß und gute Reise und verlassen wir damit die Welt, indem wir dich da hinausschicken und gucken mal ins Dach. Was ist denn sonst noch so los in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Na, es gibt ein Festival. Juhu! Ja, Würzburg steht an. Ja. Und das Und ist ja eins der ganz großen. braucht man nicht viel zu sagen, weil schon irgendwie wieder mal ausverkauft gleich nach Na, Einstellung der Workshops. diesmal war es ja so, dass du dich bewirbst Ah, mit okay. einer 14-Tagesfrist, wie letztes Jahr auch schon, und dann wird gelost. Oh, das wusste ich nicht. Okay. Ja, und ich habe mich da auch beworben, wie auch im letzten Jahr, und auch wieder kein Los bekommen. Also aus irgendwelchen Gründen mit Würzburg und mir wird das wohl schwierig klappen. Ich weiß nicht. 23. und es gibt auch wieder Shows zu sehen. Vielleicht gucken wir da nochmal ganz kurz rein. Genau, also sind Leute wieder aus der ganzen Welt da. Ja, es gibt vom Märchen über interaktive Show mit viel Spannung, Risiko und hohem Einsatz in deutscher Sprache. So, eine schöne Beschreibung. Ja, dass die für Garderobe keine Haftung hat da irgendwie so ein Wettformat. Dann kannst du, also Genau, das Born to Publikum kann Bet. wetten und die auf der Bühne wetten aber auch. Und um was genau, keine Ahnung. Ich Aber kann es dir sagen, bei Born to Bet geht es ums Ganze. ach so. Es ist immer schön, wenn man so konkret weiß, was es ist, ja. Das gefällt mir gut. Blut, Schweiß und Tränen, Ruhm und Ehre. Nur um es kurz mal zu überfliegen. Naja, ich glaube, das große Problem ist wie immer, ne, man versucht irgendwie die Inhalte anzugeben und kann da nicht wirklich was. Aber auf jeden Fall wieder spannende Formate und wieder sehr viel auch Experimentelles. Also auf jeden Fall spannend, spannend, spannend. Also ich hoffe, dass mal jemand berichtet, weil irgendwie so, da keiner von uns dahin kann, hören wir immer so wenig, wie es in Würzburg gelaufen ist. Aber wir haben ja dann später eine Trainerin hier in Berlin aus Würzburg und die werden wir dann mal ausquetschen. Ja, das ist eine gute Idee. Ne? Das machen wir dann irgendwie. Kriegen wir hin. Gut. Würzburg. Und dann ist in Österreich was los. In Wien ist Ende Oktober. TJ und Dave sind in Wien und von denen weiß ich nur, dass man die gesehen haben sollte, dass sie ganz toll sind, weil du immer sagst, die muss man gesehen haben, die sind ganz toll. Na, das glaube ich, da bin ich nicht der Einzige, der das sagt. Also sie gelten als eines, wenn nicht das beste Impro-Duo. Auf jeden Fall sind sie so die Kings of Chicago und die sind schon der Knaller. Sehr schön. Ja, und das erste Mal in Europa geben halt Workshops, sind in 4 Städten, also sie sind auch noch in Kopenhagen, in London und in Rom. Und eben in Wien. Und dann gibt es immer eine Show und einen Tag Workshop. Und ein Workshop bei einem von den beiden würde ich eigentlich auch sehr gern machen. Also irgendwie bei mir passt das jetzt zeitlich alles gar nicht. Deswegen muss das mal ein nächstes Mal passieren. Aber die sind schon toll. Sehr schön. Also wenn ihr in Wien seid, TJ und Dave. Und wir nehmen gern Berichte, falls ihr was hört. Gut, dann haben wir das Dach auch abgeschlossen. Also wenn ihr euch hier was fehlt oder so, schreibt uns mehr als uns das sagen. Ne? Also wir scannen die Quellen, aber wenn wir es nicht sehen, sehen wir es nicht. Also das ist immer hier unvollständig, was wir hier tun. Okay, gehen wir nach Berlin. Kleine, noch ein bisschen die Runde hier bei uns in die eigene Stadt. Neben des Festivals findet natürlich auch ein bisschen was anderes statt. Wir haben eine Premiere, eine Ankündigung, Playtime, The Audience is Our Ensemble in der Brotfabrik. Die Idee ist, auf Englisch eine Show zu machen, in der auch das Publikum mitspielen kann und vor allem auch Impro-Spieler gefragt sind. Also wer englischsprachig ist und irgendwie Lust hat, 19.10., das wäre also morgen Abend in der Brotfabrik. Und soweit ich das verstehe, gibt es eben eine Moderation, die die Leute holt, die auch die so ein bisschen so eine Konsistenz des Ablaufes sicherstellt, aber dass eben jeder die Möglichkeit hat, mitzuspielen. Also genau. Und es klingt sehr frei und es ist einfach wirklich, also es soll sehr, geht wahrscheinlich eher um das Miteinanderspielen und das ist ja auch ganz schön. Also wer morgen Abend Lust hat, auf Englisch Impro zu spielen, der ist da, glaube ich, sehr gern gesehen. Genau, dann gehen wir mal weiter. 24.10. Foxy Feaster hat wieder eine Open Stage. Also wer da mal auf die Bühne hüpfen will, als Anfänger, Unbedarfter oder auch Impro-Spieler, seine Gruppe vorstellen will, sein Format vorstellen will oder mit Foxy einfach mal auf der Bühne stehen will, hat da die Chance. Ist immer sehr nett. Finde ich auch. Kann man einfach hinsetzen. Das einzige Problem, was ich immer habe, man kommt immer so kalt aus dem Publikum, das ist so das Einzige, dass man da so mal von 0 auf 100 loslegen muss und irgendwie so ein bisschen verzeihungsfrei ist, weil man halt, ne, hochgeht und spielt. Aber ansonsten eine sehr schöne Show und mit Foxy auf der Bühne stehen lohnt sich immer, finde ich. Ja. Ja. Dann was für die Kinder. 25.10. nächstes Wochenende. Hauptstadt Impro hat eine Familienshow. Um 17 Uhr. Das ist ja auch also relativ selten, dass man mal um die Zeiten dann schon was erwischt an Impro. Deswegen kündigen wir das gerne mal an, oder? Ja, finde ich, kann auch gesagt werden. Und wenn ihr noch mehr Nachmittags-Impro-Shows kennt, sagt uns Bescheid. Dann die Improbanden spielen Geheime Bekenntnisse Grusel Horror Mystery am 25.10., weil Halloween vor der Tür steht. Genau. Um 20 Uhr. Und wird's grausam Horror Mystery oder wird's tolles Impro und trotzdem Grusel Horror Mystery? Na, wir bereiten uns zumindest schon relativ intensiv auf die Genres vor. Ja. Und wollen eben beides haben. Also wir wollen durchaus das in der Comedy-Richtung haben, aber wir wollen es auch beinhart böse. Und da gucken wir mal, was da so rauskommt. Sehr schön. Und dann hatte ich es gerade schon gesagt, wir haben das Vergnügen, eine Trainerin aus Würzburg auch in Berlin noch begrüßen zu dürfen, Lisa Rowland aus San Francisco von Bats Improv. Und wird die Woche in der Stadt sein, ein bisschen was machen und dann haben wir das Theater eine Probe sie eingeladen und werden sozusagen kurz bevor sie abreist, am Sonntag, dem 2.11. mit ihr nochmal im Bühnenrausch eine Show spielen, Tops und Gäste und ja, uns ein bisschen mit Lisa über Impro unterhalten und das Ganze gleich auf die Bühne bringen. Also ich denke, das wird ganz schön zu erfahren sein, was da so los ist. Also ich mag das Format sehr, weil das tatsächlich, man lernt viel über die eingeladenen Gäste und es ist deswegen, ich freue mich drauf und ich freue mich vor allem auf Lisa, weil ich mag sie sehr und sie ist eine tolle Impro-Spielerin und deswegen. Ja. Kann man ja auch noch sagen, die wurde im letzten Jahr zur Impro-Spielerin des Jahres gewählt in der Bay Area. Zur besten Schauspielerin. Also Best Actor. Also auch gegen das Theater sozusagen. Sie hat die Leser-Voting der San Francisco Chronicles gewonnen. Das ist schon... Und das hat Betts jetzt wieder getan, auch in diesem Jahr als beste Impro- oder beste Theater-Company im Bay Area. Haben sie auch diese Abstimmung gewonnen. Und das jetzt viermal hintereinander, also vier Jahre hintereinander. Man merkt, die haben eine sehr, sehr starke Community und die Leute sind echt... gehen da drauf voll ab und... Ich kann das verstehen, ich finde das sehr verdient. Gut, genug gelobhudelt. Ich denke, wir haben es, oder? Ja. Dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Entschuldige mich nochmal für die etwas schwache Stimme heute und lasse dir natürlich die famosen letzten Worte. Dann wünschen wir euch eine tolle improvisierte Woche.